der Vorsitzende der Norddirektion der gesamten Nationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes Choi Jin-soo nahm am 23. Mai eine Stellung. Darin betonte er, der verehrte Marschall Kim Jong-un hat auf dem historischen 7. Parteitag der PDAK neue Linien und Kurse für die selbstständige Vereinigung dargelegt. Sie sind das unsterbliche, ermutigende Banner für die Vereitelung der boshaften Herausforderung der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland, für die Gestaltung des souveränen Schicksals der Nation und die helle Zukunft der Vereinigung und des Gedeihens und die programmatisch richtige Schnur, die die vollständige Antwort auf die prinzipiellen und praktischen Fragen bei den Nord-Süd-Beziehungen in der Gegenwart gibt. Wenn alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas vorgelegte hervorragende Strategie für die Landesvereinigung mit einem Herzen unterstützen und sich zur gesamtnationalen patriotischen Bewegung für die Vereinigung erheben, wird trotz aller schlimmsten Provokationen und Schwierigkeiten ein breiter Weg zur Vereinigung des Vaterlandes gebannt und eine neue Epoche machende Wende für den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt eingeleitet. Die Norddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird unter der hervorragenden Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un an der Spitze der patriotischen Formation der Vereinigung für die Durchsetzung der im Bericht des historischen 7. Parteitages der PDAK unterbreiteten Linie und Kurse voller Kraft kämpfen und in Korea den in der Welt besten würdevollen, gedeihenden Vereinigten Staat auf alle Fälle errichten.